Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und heute wird's etwas Berlin-lastig, aber trotzdem nicht weniger interessant, hoffe ich. Denn ich bekomme heute Besuch und zwar von Zoe Lila. Die Berliner Künstlerin ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, als Musikerin natürlich, aber auch als Aktivistin für eine freie, partizipative Kultur im Internet. Ende März veranstaltet sie ein Festival in Berlin und das soll eben diese Form der Netzkultur fördern. Gleich wird sie uns sicher mehr dazu erzählen. Aber erst hören wir eine neu gegründete bzw. frisch im Netz aufgeschlagene Berliner Band. Pio Schock, Near to the Blast, ist ein Song ihrer brandneuen, selbstbetitelten EP. I always watch you from afar. Can I beg for you? I shower you with a love. Would you mind a meal? And we can always close the night. We can always force the night. We can always force a night for a new thought. Near to the Blast von Pio Schock aus Berlin. Der Song ist einer von insgesamt 4 Songs einer selbstbetitelten Demo-EP. Die gibt es bisher nur als Stream bei Soundcloud. Ich frage mich, warum das eigentlich als Demo deklariert ist, denn die Songs klingen eigentlich komplett fertig und auch ausgereift, zumindest in meinen Ohren. 2 Musikvideos gibt es auch schon zu den Songs und wer genau hinhört, der erkennt vielleicht auch die Vorgängerband von Pio Schock. Dahinter stecken nämlich Peter Dick und Petja Bartels. Die beiden haben zusammen als Ludwig Musik gemacht. In der Frequency Episode 51 gibt es ein ausführliches Interview mit den beiden. Und apropos Interview, das gibt's gleich, denn ich bekomme Besuch und zwar von Zoe Lila. Vor knapp 2 Jahren erschien ihr Album Digital Guilt. Seitdem ist musikalisch nicht allzu viel Neues passiert, aber sie war trotzdem viel beschäftigt. Live-Auftritte zum Beispiel oder ihr Engagement für die neue Verwertungsgesellschaft C3S, die Cultural Commons Collecting Society, und auch mit der Organisation eines Festivals war sie beschäftigt, und zwar das Public Affairs Festival, ein Musikabend voller freier Musik. Darüber werde ich gleich mit ihr sprechen, aber zuerst hören wir ein Stück von ihr, Bleed von Zoe Lila. To blame, your demons creeping up inside. Bleed von Zoe Lila und jetzt auch, wie vorhin bereits angekündigt, zu Gast in der Sendung. Schön, dass du da bist, Zoe. Ja, schön, ich freue mich auch, hallo. Das ist der ein Song der Public Affairs Compilation. Ist fast, eigentlich müsste man es eine Compilation EP nennen. Es sind ja nur 4 kleine Stückchen drauf. Deshalb bist du unter anderem heute hier, um über dein Festival zu reden. Aber vorher würde ich gerne nochmal fragen, was denn so in den letzten 2 Jahren bei dir passiert ist. Also Bleed haben wir gerade gehört, kam, glaube ich, Februar 2012 raus, das Album Digital Guilt. Hat also schon 2 Jahre auf dem Buckel. Kannst du so ein bisschen zusammenfassen, was seitdem passiert ist bei dir? Also Bleed kam ja, wie du schon meintest, zwar 2012 raus, aber wir haben jetzt aktuell ein wunderschönes Video, wie ich so finde, zumindest ein wunderschönes Video dazu veröffentlicht. Tom Picks hat es gedreht und hatte auch die Idee dazu. Ja, also Tom Picks hat ja auch von Anfang an mit mir immer die Visualisierung, hat von Zoe Lila sozusagen die Visualisierung übernommen, beziehungsweise wir gehen ja auch, was die Ideologie angeht, gemeinsam Hand in Hand. Und da haben wir jetzt das schöne Video veröffentlicht. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, ich embedde das auch auf dem Blog zur Sendung. Das ist ein Tanzvideo im größten Sinne eigentlich. Ne? Man sieht dich und eine Tänzerin. Genau. Man sieht Laura Reuss, die eine wundervolle Tänzerin ist, und mich. Also Tom Picks hatte verschiedene Ideen, die er visualisieren wollte, und das hat wundervoll zum Song Bleed eben gepasst. Und dann haben wir das gemeinsam weitergesponnen, die Ideen, und haben das Ganze dann umgesetzt zu dem Video. Es hat sich natürlich auch angeboten, weil Laura Reuss Lust hat, an dem Video mitzumachen und ihr Tanz ja auch dem Video einen großen Beitrag geleistet hat. Und letzten Endes hat da auch wieder das Credo gegolten, wir sind unabhängig von irgendwelchen Regeln, und wenn wir Lust haben, also quasi einen Inhalt zu kreieren und den zu kommunizieren, dann ist das unabhängig von irgendwelchen Regeln oder Zeitabläufen. Das hat jetzt einfach wunderschön alles so zusammengepasst, und dann haben wir es uns entschlossen, spontan jetzt zu veröffentlichen. Weniger spontan war wahrscheinlich die Planung zum Public Affairs Festival. Das nimmt ja immer doch sehr viel Zeit in Anspruch, so einen Abend irgendwie zu gestalten. Du bist jetzt Veranstalterin dieses Festivals. Wir wollen gleich genauer drüber sprechen, aber vorher hören wir noch einen Song einer Band, die an dem Abend, also am 29. März, auch in Berlin spielen wird. Auch eine Berliner Band, Leash, Take Over the World. We'll be right back. special. Each day another miracle. A star about to rise. Until I learn to see a side. No worshiping a temple of bloody cells. Controlled by pheromones, we all can smell. Moving to the music played by machines. Take Over the World von Leash aus Berlin, auch am 29. März zu sehen beim Public Affairs Festival, das veranstaltet wird von Zoe Lila. Zoe Lila ist heute zu Gast hier in der Sendung. Sehr schön, dass du da bist. Nochmal hallo. Hallo. Und ja, natürlich müssen wir über das Festival reden. Wie kam das zustande? Warum jetzt zu dieser Zeit ein Festival mit Creative Commons Musik, mit freier Musik? Wie kam das zustande? Es kam, also der Auslöser des Ganzen war der Jens Rippel, der Booker vom Badehaus Chimpla oder Simpla Musiksalon im Friedrichshain. Der hatte mich angesprochen, da er meine Ideologie teilt und auch meine Musik gut findet und den Vorschlag mir unterbreitet hat, einen Abend mit mir gemeinsam zu organisieren für CC, also Creative Commons, affine Künstler. Und er wollte das Badehaus dann eben so als Plattform uns anbieten, um zusammenzukommen und unsere Reichweite zu vergrößern. Das hat ja jetzt auch geklappt und ich freue mich drauf. Also wir werden alle unsere Reichweite vergrößern können, dann eben über die vielen Menschen, die denn aus den verschiedenlichsten Richtungen eben auch zusammenkommen. Also auch die Künstler kommen ja schon allein, was das Genre angeht, aus ganz unterschiedlichen Richtungen und sind auch, was ihre künstlerische Entwicklung geht, auf ganz verschiedenen Etappen ihres künstlerischen Werdegangs, würde ich sagen. Und ja, es wird ein Fest sein, alle zusammenzukommen und sich gemeinsam eben aufzustellen und Spaß zu haben. Du hast gerade schon so verschiedene Ebenen angesprochen, die Bands schon so vollzogen haben. Ich meine, du und auch Leash, ihr seid ja schon eine Weile dabei, auch Tapete ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal begegnet, deutscher Hip-Hop. Und dann haben wir aber noch Robin AM oder Robin AM, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie man die überhaupt ausspricht, weil die sind tatsächliche Newcomer. Ja, also tompix.com hat ihn sozusagen auch entdeckt, würde ich mal behaupten. Und es ist ihm, glaube ich, von Anfang an hat ihm gut gefallen, dass Robin AM, abgesehen jetzt davon, dass er ganz tolle Musik macht, wie ich finde, dass er eben auch durchaus politische Texte hat und mit uns große geistige Schnittmengen hat. Also wie der Song Manipuliert uns ja auch zeigt, thematisiert er darin die ständigen Lügen, mit denen wir ja auch derzeit immer konfrontiert sind und auch ein bisschen so den Frust darüber, dass wir eben eine Weltanschauung offeriert bekommen, die unsere Identitäten nicht festigen, sondern eher so Art abschaffen soll. Ich benutze jetzt einfach mal seine Worte. Also er ist da schon ziemlich radikal, was so seine Wortfindung angeht, denke ich. Aber das gibt dem Ganzen auch so eine Eindeutigkeit, die wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz spannend finden. Also der redet nicht um den heißen Brei rum, sondern knallt frei raus, was er so denkt. Und ich denke, das ist jetzt heutzutage auch ganz wichtig. Und ja, es ist ein schönes Zusammenspiel zwischen dem, was er zu sagen hat und sagen möchte, und seiner Musik. Und ich denke, live wird das auch nochmal ganz spannend, weil es eben ein Ein-Mann-Projekt ist und er das Ganze dann auch noch mit einer Video-Performance, also mit einer Videoleinwand untermalt, das Ganze. Und ich bin schon selber total gespannt drauf und freue mich. Und ja, wie gesagt, das ist sein erster Auftritt dann auch und wird bestimmt eine tolle Sache. Für die Epidemien, die das Leben beschweren, niemand stirbt, aber vielleicht ja unsere Feinde zuerst, denn für die ganzen Narben und kaputten Ideale fordern wir ein Stück zurück. Der Alltag ist blind durch Verbote, Sorgen und den toten Gesichtern ohne Leidenschaft, wir wurden verbogen. Ich spür die kommenden Tage. Manipuliert uns von Robin A.M. Zu finden ist dieser Song auf dem Public Affairs Festival Sampler. Vier kleine Stücke sind drauf. Du hast gerade schon gesagt, während der Song lief, dass das so wie so ein Teaser zu verstehen ist für das Festival. Ich würde gern wissen, wie wichtig ist es eigentlich für dich, so dieses Live-Spielen und jetzt auch ein Festival zu veranstalten? Ich meine, klar, Creative Commons-Künstler sind in erster Linie natürlich aufgrund dieser Lizenz im Netz sehr aktiv. Musik wird geteilt, ist ja auch erwünscht, dass die Musik geteilt wird, eventuell sogar geremixed wird, sprich diese Kultur findet vordergründig zuerst mal digital statt im Internet. Warum jetzt dieses Bedürfnis doch in der echten Welt in Anführungszeichen stattzufinden? Also wie du ja schon richtig gesagt hast, also Sprache und Infrastruktur dient dazu, eben seine Reichweite zu vergrößern. Und natürlich war und ist es mir schon immer ein großes Anliegen gewesen, das Internet dazu eben auch zu nutzen, das uns ja auch zur Verfügung steht, und die ganze Infrastruktur zu nutzen und sich auch dafür einzusetzen, dass das Internet eben frei bleibt, damit wir weiterhin die Infrastruktur nutzen können. Aber auf der anderen Seite, alles, was fürs Netz gilt, gilt ja auch quasi offline. Also auch da sollten wir die Infrastruktur nutzen, die uns zur Verfügung steht, und eben auch zusammenkommen. Und ich hatte ja zum Beispiel in der Festival-Ankündigung hatte ich ja auch den Artikel 14 des Grundgesetzes zitiert. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und also mir sind ja die Commons, also was ja zu Deutsch gemeinsam heißt oder Gemeingüter, das Gemeinwohl bedeutet, liegt mir eben sehr am Herzen. Und gerade in Zeiten, in denen eben Privatisierung immer dominanter wird, ob das jetzt der Chemiekonzern Monsanto ist, der die natürlichen Ressourcen quasi komplett privatisieren möchte, oder ob es jetzt um die Privatisierung von Kulturgütern geht. Ich denke, es ist wichtig, Kulturgüter selber zu produzieren und auch bedeutsame Inhalte generell einfach der Menschheit auch zur Verfügung zu stellen, aber eben auch dafür zu sorgen, dass jeder daran teilnehmen kann. Und so setze ich mich für die Partizipation aller im Netz ein, aber eben auch offline. Und ich denke, so ein Festival gehört dann quasi als logische Konsequenz auch dazu. Also das läuft Hand in Hand, online als auch offline. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen die Verlängerung des Schutzes der Infrastruktur des Netzes. So möchte ich auch, dass es offline genauso gepflegt und gehegt wird, dieses Commons, dieses Allgemeingut, das Teilen, das Partizipieren. Wie kann man sich das denn jetzt genau vorstellen? Also da spielen 4 Bands, 3 davon haben wir schon gehört. Du spielst dort, Leash haben wir gehört und Robin AM haben wir gehört. Tapete hören wir gleich noch. Was wird es daneben noch geben? Also es werden auf jeden Fall auch die Blockrebellen auflegen. Das ist so ein Mehrautorenblock, der 2007 gegründet wurde von Peter Witz-Outfield und Nilo. Die Blockrebellen sagen selber, sie rebellieren gegen schlechten Geschmack und Einheitsbrei und werden es bestimmt dann auch an dem Abend so tun mit ihrer Musik. Und insofern ist eine ganz große Bandbreite an unterschiedlicher, toller Musik zu erwarten und auch an innovativer, progressiver Musik. Genauso wie man das auch von diesen verschiedenen, unterschiedlichen Acts aus den unterschiedlichsten Genres auch erwarten kann. Und zwischen diesen Acts wird es dann eben immer ein paar Minuten, wirklich nur ein paar Minuten, dieses Infotainment geben zur C3S über Danny Bruder. Und ansonsten soll es einfach ein ganz ausgelassenes, tolles, lustiges Fest werden und eine super Party. 29. März im Berliner Badehaus. Chimpla oder Simpla, wir sind uns beide noch nicht so richtig sicher, wie man es genau ausspricht. Ich tippe ja auf Chimpla wegen dem SZ, aber vielleicht ist es auch nur eine Vermutung. Ja, ich würde sagen, da muss ich dir auch schon oder werde ich dir auch schon jetzt Danke sagen und dich verabschieden. Es war mir eine wirkliche Freude, dass du da warst. Danke auch, ich habe mich auch gefreut. Und einen Song haben wir noch, den ihr vielleicht auch dann am 29. März im Badehaus in Berlin Friedrichshain hören könnt. Und zwar Und dann war alles still von Tapete. Sie atmet die Stadtluft, der Himmel ist klar und die Vögel singen. Sie schließt ihre Augen, die Strahlen der Sonne wärmen ihre Haut, während die Töne schwingen. Nun ganz ist das auch nicht halb so pathetisch. Sie wirkt eher traurig, so wie sie da steht. Das Funkeln ihrer Augen ist die Quelle der Tränen, die ihre Wangen benetzen werden in Wellen. Denn sie hatte mal was, was sie gar nicht erst wollte. Doch als es dann da war, war es plötzlich das Tollste. Jetzt ist es weg, hinterlässt eine Leere. Sie wird immer leichter und doch immer schwerer. Sie war sich nicht sicher, geplagt von dem Zweifel, ob der nötigen Zeit, der nötigen Reife. Doch sie sie fügte sich und sie packte die Freude. Sie plante Details und sie schwärmte vor Leuten. Sie las diese Bücher statt dem Feiern da draußen, trank keinen Alk mehr und ließ es zu rauchen. Sie räumte einen Raum leer, um ihn zu streichen in fröhlichen Farben, bevor sie zu zweit sind. Ihr Busen gefiel ihr wie der Teint ihrer Haut. Sie aß, was sie wollte, gesund sah sie aus. Ein paar Kilos mehr, ein paar Kilos Leben. Heute sollte das Wunder geschehen. Thank you. Leosha mit Lie Low, ein Song vom Winter Mixtape des britisch-schwedischen Independent-Labels Left Turn for Records. Das legt viel Wert darauf, als Hybrid-Label bezeichnet zu werden. Die Musik erscheint regelmäßig digital unter einer freien Lizenz, aber auch auf CD und natürlich auch auf der guten alten Musikkassette. Die Left Turn for Records-Macher haben auch eine durchaus sympathische Selbstbeschreibung auf ihrer Webseite formuliert und veröffentlicht. Very little business, lots of passion and lovely sounds. Also ein kleines bisschen Geschäft, viel Leidenschaft und reizende Klänge. Links dorthin gibt's wie immer im Blog zur Sendung. Und da findet ihr auch den Link zur Musik von Brandon Glasson. Als Viomi Ray macht der US-Amerikaner wirklich zauberhaft minimalistischen Indie-Folk. Und der klingt so. You will be spending time outdoors in the mountains near the water. So heißt ein Album von Brandon Glasson aus Rhode Island. Vio Mirae heißt sein immer mal wieder wechselndes Folk-Ensemble. Wir hörten gerade Dogs One. Und Hunde, also Dogs, scheint der US-Amerikaner wirklich zu mögen, denn die Songs Dogs 2 und Dogs 3 sind ebenfalls auf dem Album zu finden. Ja, von diesen minimalistischen Folk-Klängen kommen wir nun zu minimalistischen Dub-Sounds und damit heißen wir auch den Sommer willkommen, der sich ja so langsam anbahnt, wenn man sich aus den eigenen vier Wänden rausbewegt. Wir hören den Purple Summer Dub von Cooking with Caustic aus Australien. Das Stück findet ihr auf der aktuellen Free the Beats Download Compilation. Thank you. Beautiful, nicht Beautiful, sondern Beautiful, so heißt ein Track des rumänischen Duos Fane and SQ. Das sind zwei Produzenten und Beatmacher aus Bukarest und die wollen zumindest teilweise anonym bleiben. Nur Fane öffnet sich bzw. sagt, wie er wirklich heißt, Stefan Paner. Er ist auch der Kopf dieses Duos. SQ will offensichtlich ein wenig geheimnisvoll bleiben. Musikalisch gehen die beiden in die Richtung Chillstep, Dubstep und Electronic Beats, so schreiben es zumindest die Labelmacher von Bass Turbid Records. Future Bass 2 heißt eine aktuelle Compilation des Netlabels. 9 Songs sind darauf, unter anderem auch der eben gehörte Track Beautiful, wie gesagt, von Fane and SQ. Wir hören noch ein Stück von der Compilation, ebenfalls ein Produzent aus Bukarest, Mad Enough mit Clockwork. Clockwork von Mad Enough zu finden auf der zweiten Future Bass Download Compilation von Bass Turbid Records aus Rumänien. Die beschreiben sich ganz selbstbewusst als Leading Romanian Bass Music Label. Etwas bescheidener geht's in London zu, und zwar bei Foof Records. Foof Yourself, so heißt eine Download-Compilation der Briten. Und zum Schluss hören wir einen der 13 Gratis-Songs des Netlabels, beziehungsweise dieser Compilation. Foof Records will übrigens neuen Künstlern eine Plattform bieten, um etwas mehr Gehör zu finden. Genregrenzen werden da gekonnt ignoriert, und das ist auch gut so. Folk, Pop, Rock und Elektro, all das gibt's bei Foof Records. Wir hören Holding On von Solonaut. Das ist ein Produzent aus dem Nordwesten Englands. Mein Name ist Christian Grasse. Macht's gut und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. After all, what's the use of any of us being here if we're not chasing some sort of dream of some kind? There they are out there. Good men, bad men, lawmen, gunmen, wanted men, men. Not wanted so much by any of us or anything, any place. But they've all got that dream in their head. They've all got that new life they're hoping to lead sometimes. And how many of them? 4 out of 5. Ain't gonna make no life. Gonna find no land, no nothing. The old Mavis. I don't know, Sam. I don't know how you put up with her all these years. We'll be right back.